Einheit 8. C. Übung 2a. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Chef. Gestern war es etwas hektisch und ich hatte keine Zeit, unseren neuen Kollegen vorzustellen. Das ist Mustafa Aziz. Er ist gelernter Glaser, wie Rolf und Hans, und wird uns ab jetzt unterstützen. Hallo, ich bin Rolf Tinker. Freut mich. Und ich heiße Tamara Netrukawa. Ich bin Susanne Kreis. Ich bin hier die Sekretärin. Ich bin Hans Moser. Ich muss auch gleich gehen, denn ich fahre nach Siegburg. Dort wurden auf einer Baustelle falsche Fenster geliefert und ich muss die Sache jetzt in Ordnung bringen. Um 8 Uhr habe ich einen Termin mit dem Architekten. Es freut mich, Sie alle kennenzulernen. Heute gibt es viel zu tun. Deshalb müssen wir den Tagesablauf noch einmal genau besprechen. Wir haben heute mehrere Termine. Um 8.15 Uhr sollen wir bei Frau Sendlinger die neuen Fenster einbauen. Sie wartet schon seit 3 Wochen. Tamara und Rolf, könnt ihr das machen? Kein Problem, das können wir machen. Tamara ist ja schon im 3. Ausbildungsjahr und das schaffen wir auf jeden Fall zu zweit. Prima. Dann kommt danach die Stadtverwaltung. Dort müssen wir Fenster reparieren. Das mache ich zusammen mit Mustafa. Okay. Tamara und Rolf, wenn ihr bei Frau Sendlinger fertig seid, kommt doch bitte in die Stadtverwaltung und helft uns. Sicher seid ihr bis 11:30 bei Frau Sendlinger fertig und könnt dann bis 12 Uhr bei der Stadtverwaltung sein. Ich glaube, vor 13 Uhr können wir nicht kommen. Nach dem Termin bei Frau Sendlinger müssen wir noch Silikon im Baumarkt holen. Das schaffen wir sicher nicht vor 12 Uhr. Okay, dann kommt nach der Mittagspause um 13:30 in die Stadtverwaltung. Also, dann an die Arbeit. Vorher habe ich noch etwas. Marion, kannst du bei der Firma Steinbrink anrufen? Sie brauchen ein Angebot für ein Bauprojekt im Stadtzentrum. Ja, in Ordnung.